طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Zuerst beten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unser Fasten annimmt und dass er diese Sitzung von uns annimmt und dass er uns segnet und unsere Herzen reinigt. Möge Allah uns im Paradies zusammen einigen, genauso wie er uns hier in dieser Moschee zusammengebracht hat. Liebe Brüder und Schwestern, ich grüße euch ganz herzlich und inshallah ta'ala setzen wir heute unsere Serie fort. Wir haben letzte Woche, liebe Brüder und Schwestern, über unser Feind gesprochen und wir haben die erste Schlacht hinter uns. Jetzt heute machen wir gegen ihn die zweite Schlacht, weil er weint, weil er in diesen Tagen heult. Warum? Jetzt auf einmal werden meine Listen und meine Pläne offen. Und die Muslime hier in Berlin und besonders in dieser Moschee wissen, wie ich zu ihnen komme. Und deswegen sagen wir zu unseren Shayatin, freut euch darauf, was auf euch noch kommt. Sie sind mit uns. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war einmal mit seiner Frau. Und er wollte rausgehen und wieder zurück. Und ihr kennt ja diese Eifersucht von den Frauen. Aisha radiallahu anha sagt zu ihm, nicht, dass du zu deiner anderen Ehefrau gehst. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihr gesagt, das hat dir aber dein Shaitan gesagt. Das hat dir dein Satan gesagt, dass du mir sowas sagst. Sie hat sich gewundert. Sie sagt, haben wir Satan mit uns? Er sagt, ja, Aish, jeder Geborene, jeder Mensch hat mit ihm ein Satan, ein Satan, der mit ihm die ganze Zeit ist. Er ist mit dir die ganze Zeit. Was ist seine Aufgabe? Er flüstert bei dir. Und er will dich in die Irre bringen. Dein ganzes Leben bist du im Kampf. Aber du weißt davon nichts. Du lebst so, als ob du alleine bist. Jeder hat er ihr gesagt. Sie sagt ihm, jeder? Auch du, ja Rasulallah? Er sagt ihr, auch ich. Nur, Allah hat mir dabei geholfen, bis er aufgegeben hat. Bis er aufgegeben hat. Was heißt aufgegeben? In einer anderen Überlieferung, er flüstert nicht, er ruft nicht zum Schlechten und er stirbt überhaupt nicht. Er ist da wie ein Stein bei ihm. A'anani alayhi hatta aslam. So steht in Arabischen. Allah hat mir geholfen, bis er hatta aslam. Aslam hat zweite Bedeutungen. Manche Gelehrte sagen hatta aslam. Er ist Muslim geworden. Er ist Muslim geworden. Andere haben gesagt, nein, Aslam heißt Istislam. Er hat aufgegeben. Da nehmen wir das in Arabischen, mehr als im Sinn, was wir kennen über Islam. Er hat aufgegeben. Und deswegen die andere Überlieferung stärkt diesen Sinn, dass er nur aufgegeben hat, weil er nicht mehr nach den Schlechten ruft. Also, jeder von uns ist bei ihm ein Shaitan. In einem anderen Hadith sagt uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bei jedem Mensch gibt es ein Lamma, ein Berühren, eine Eingebung von Shaitan sowie von dem Engel. Der Shaitan sagt dir, hey, warum willst du bereuen? Du hast noch Zeit. Lass dir doch Zeit. Du bist noch jung. Bis du Ramadan erreichst. Und warum willst du jetzt pilgern? Lass mal, bis du 50 Jahre erreichst. Kein Problem. Und warum willst du jetzt Muslim werden? Und du lässt die Religion deiner Eltern. Und wieso? Und der Engel hat eine andere Eingebung. Er ruft dich zum Guten. Er sagt dir, komm, mach diese Tat. Du bekommst den Lohn von Allah. Du bekommst den Wohlgefallen von Allah. Und so bist du im Kampf die ganze Zeit. Der dem Satan folgt, der gehört ihm. Und der dem Engel folgt, der kommt inshallah ta'ala zum Wohlgefallen Allahs. Deswegen werden wir heute einen Dialog lesen, wie der Shaitan zu Allah gesagt hat, als er abgelehnt hat, sich niederzuwerfen, was er dazu gesagt hat. Allah ta'ala sagt, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. Als dein Herz zu den Engeln sagte, ich werde ein menschliches Wesen aus Lehm erschaffen. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Wenn ich es zurechtgeformt und ihn von meinem Geist eingehaucht habe, dann fallt und werft euch vor ihm nieder. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعِينَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Da fachten sich die Engel alle zusammen nieder, außer Iblis. Er verhielt sich hochmütig und gehörte zu den Ungläubigen. قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين. Hier fängt der Dialog. Er sagte, O Iblis, was hat dich davon abgehalten, dich von dem niederzuwerfen, was ich mit meinen Händen erschaffen habe? Verhältst du dich hochmütig oder gehörst du etwa zu den Überheblichen? قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Er sagte, ich bin besser als er. Mich hast du aus Feuer erschaffen, wohingegen du ihn aus Lehm erschaffen hast. قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين. Er sagte, dann gehe aus ihm hinaus, denn du bist der Steinigung würdig. Und gewiss, auf dir liegt mein Flucht bis zum Tag des Gerichts. قال ربي أنظرني قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. Er sagte, mein Herr, guck mal, er kennt sein Herr. Mein Herr, gewähre mir Aufschub bis zum Tag, dass sie auferweckt werden. Er will bis zum Tag der Auferstehung bleiben. Dann sagte Allah ta'ala zu ihm, قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. Er sagte, gewiss, du gehörst zu denjenigen, denen Aufschub gewährt wird, bis zum Tag der wohlbekannten Zeit. Er hat ihm nicht gesagt, bis zum Tag der Auferstehung, bis zu einem festgesetzten Zeit von mir. Deswegen hatte er immer Angst. Dann sagt er, قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Guckt mal, der Feind. Er hat keine Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ihn bestraft. Er sagte, nun bei deiner Macht, ich werde sie allesamt ganz gewiss in Verirrung fallen lassen. Er schwört, dass er uns in die Irre bringt. Was sagt ihm Allah ta'ala? Erstmal, er sagt, ich werde sie alle in die Irre fallen lassen. Außer. Jetzt, wenn du außer hörst, dann musst du die Eigenschaften von den Ausgenommenen hören und sie nehmen, damit du nicht zu ihm gehörst. Außer deinen Dienern. Erstmal, du musst ein Diener sein. Außer deinen Dienern. Nicht ein Diener von Dunya, von diesseits, vom Geld, von Frauen. Ein Diener, deinen Dienern. Außer deinen Dienern. Zweite Eigenschaft. Den Auserlesenen unter ihnen. Das heißt, die aufrichtig sind. Die dir aufrichtig dienen. Und dir alleine dienen. Allah Ta'ala sagt, قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. Allah sagte, es ist die Wahrheit und ich sage ja die Wahrheit. Ich werde die Hölle ganz gewiss mit dir und mit all denjenigen von ihnen fühlen, die dir folgen. Also, wenn du ein Gefolgsmann des Satans bist, du bist wal'iyadu billah in der Hölle. Ich habe euch das letzte Mal gesagt, es gibt 6 Haupttüren, Haupttoren, der Shaitan nutzt, damit er zu den Menschen ankommt. Und innerhalb dieser Türen, wenn du da reinkommst, da hat er viele Wege, wie er uns in die Irre bringt. Und viele Listen und viele Pläne. Dazu haben wir einen schönen Hadith bei An-Nasa'i zu finden. Und dieser Hadith ist gesund. Sahih, walhamdulillah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, إن الشيطان قعد لابن آدم على أطرقه. Der Shaitan saß vor allen Wegen vom Sohn Adams. Er saß in allen Wegen vor ihm. Überall findest du ihn. Er will dich kaputt machen. Er will dich in die Irre bringen. Überall. فأتاه فأراد أن يسلم فأتاه فقال أتسلم؟ أتسلم وتترك دين والديك ودين آبائك؟ Der Mensch wollte Muslim werden. Da kommt der Shaitan, er sagt ihm, willst du Muslim werden? Und du lest die Religion deiner Eltern und deiner Ureltern? Das heißt auch so, willst du Muslim werden? Und du lest deine Erziehung mit deinen Eltern? Du bist doch ein anderer. Er kommt von einem anderen Land und du hast deine Religion. Willst du deine Religion verlassen? Willst du deine Religion von deinen Eltern verlassen? Er will dich wal'iyadu billah abschrecken, dass du diese Religion nicht annimmst. Dann sagt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, fa'asahu fa'aslam. Er hat ihm nicht gehorcht und dann ist er Muslim geworden. Er lässt ihm aber nicht. Dann sagt er ihm, faja'ahu an tariq al-hijra. وقال أتهاجر وتترك أرضك وسماءك dann wollte er auswandern, ja, die Auswanderung für Allah machen. Dann kam er, willst du auswandern und deinen Boden und deinen Himmel lassen, also deine Nation, dein Land und dein Besitz und alles, willst du auswandern? فعصاه فأسلم. Er hat ihm nicht gehorcht und er ist ausgewandert. فعصاه فهذا. فقعد له عن طريق الجهاد. Da wollte er zum Jihad gehen. Und dann kommt er vom Tor zum Jihad. Er sagt, willst du zum Jihad gehen? Und du wirst sterben. Und du lässt deine Frau und deine Kinder, deine Frau will heiraten. Und deine Kinder werden deine Erbschaft verteilen. Und dann فعصاه فجهاد. Er hat ihm nicht gehorcht und er ist doch zum Jihad gegangen. Und dann sagt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Wallahi, derjenige, der ihm nicht gehorcht und er ist gefallen oder er ist im Weg, er hatte einen Unfall oder er ist dann tot, Allah ta'ala nimmt ihn von seinem besten Diener und er gibt ihm das Paradies. Das ist jetzt ein Hadith von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Von diesem Hadith ziehen wir vieles, viele Lehren. Dass der Shaitan alle Wege nutzt. Und zwar alle gute Taten, die du verrichten willst, er versucht dich davon fernzuhalten. Deswegen die erste Tür und der erste Tor, den der Shaitan nutzt, ist der Tor, dass du kein Muslim wirst. Dass du den Islam verlässt. Und dass du zu den Beigesellern gehörst. Und dass du die Beigesellung zu Allah Ta'ala machst. Das ist seine beste Stufe. Wenn er das erreicht, er ist sehr, sehr froh darüber, dass du nicht Muslim wirst. Besserer Erfolg hat er nicht. Wenn er das nicht schafft, dann kommt er in eine Stufe niedriger. Darüber werden wir sprechen. Und so geht er immer, immer niedriger. Aber dich lässt er nicht. Für ihn, es ist wichtig, dass die Menschen und die Kinder Adams nicht den Islam annehmen und dass sie, wal'iyadu billah, immer in der Irre bleiben. Und deswegen haben wir eine Aya im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns ein Beispiel von der Geschichte von einem Mann von Kindern Israel. Oder er gibt uns ein Beispiel zu den Kindern Israel, damit wir eine Lehre nehmen. Er sagt, كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Das Beispiel von dem Satan, der zu einem Mensch kam, zu dem Mensch kam. Er sagte ihm, Opfer, verlasse deine Religion, verlasse den Islam. Als er den Islam verlassen hat und er ist Kafir geworden, was hat der Satan dann gemacht? Er hat ihm gesagt, ich halte mich von dir fern. Das ist deine Sache. Ich fürchte Allah. Eigentlich fürchtet er nicht Allah. Er fürchtet die Strafe. Aber er sagt, ich fürchte Allah. Er hat sein Ziel erreicht. Über diese Aya kehren wir zu allen Tafsir-Büchern, wo die Erklärung des Korans gibt. Da finden wir eine Geschichte. Diese Geschichte ist in allen Büchern zu finden. Bei Ibn Jarir Tabari, bei Ibn Kathir, bei Al-Qurtubi, bei allen. Aber also es gibt ein paar Gelehrte, die sagen über die Geschichte, dass sie schwach ist. Aber trotzdem nehmen wir die Geschichte und hören wir darüber, wie der Shaitan es schafft, dass er dich, wal'iyadu billah, zum Unglauben schmeißt. Es war ein Mann von Kinder Israel. Der heißt Barsisa oder Jarsisa, ich habe seinen Namen vergessen. Ja, dieser Mann hat 60 Jahre Allah gedient. Er war ein tugendhafter Mann, ein sehr guter Mann. Er war ein Mönch. In seinem kleinen Häuschen im Berg, was macht er? Er betet die ganze Zeit, er dient Allah Ta'ala die ganze Zeit, 60 Jahre. Iblis, Adullah, ist von diesem Mann gestört gewesen. Er hat seine Soldaten alle, und zwar Sonderkommandos, nicht nur normale, richtige Köpfe. Er hat die Sonderkommandos zusammen geholt. Er sagt, wir haben heute eine Sondersitzung und wir wollen was Wichtiges sprechen. Er sagt ihnen, mich stört ein Mann. Wir haben alles versucht, diesen Mann in die Irre zu bringen, aber wir schaffen es nicht. Wer macht von euch diese Aufgabe? Und er bekommt von mir die beste Stufe. Das heißt, er wird ein Außenminister sein oder Innenminister oder weiß ich nicht. Wer bekommt diese Aufgabe und er soll das gut erledigen, dass er diesen Mann in die Irre bringt. Da kommt ein Mann, er sagt ihm, ich. Da kommt ein Shaitan, wal'iyadu billah. Er sagt, ich bin das. Ich mache es. Er geht, der Arbeit anfängt, er kommt, bei Muhammad s.a.w. sagt uns, der Shaitan, inna Shaitana yisri fi al-dami, fi al-uruq, oder fi al-dami, fi al-insani, majra al-dami fi al-uruq. Der Shaitan geht in den Mensch rein, genauso wie Blut in den Adern. Erstmal, er beobachtet dich. Was magst du gerne? Wo bist du am schwächsten? Wo bist du schwach? Wo kannst du dich nicht mehr beherrschen? Was macht dich am stärksten kaputt? Was liebst du gerne? Er studiert deine Persönlichkeit. Wie? Das ist das Problem, was wir nicht sehen und wo wir nicht sagen können, wie er das macht. Wir haben ein Nafs. Wir sind von Körper und Seele. Und unsere Nafs im Innen, die hat Zorn und Freude und Gelust und Begierden und Liebe und so vieles. Diese Nafs. Und diese Nafs manchmal, die sagt dir, ich mag das, mach das. Ich mag das nicht, mach das nicht. Das ist dein Nafs. Manchmal kommt der Shaitan, er spricht mit deinem Nafs. Und du passt nicht auf. Er holt Informationen. Was macht ihn am schnellsten kaputt? Dann bekommt er die Informationen. Er sammelt. So hat dieser Shaitan, wal'iyadu billah, gemacht. Er hat ihn lange Zeit beobachtet. Oh, der Mann fastet 8 Tage hintereinander. Er fastet. Und der Mann lest nicht sein Gebet. Der Mann kümmert sich um Dunya. Ein Mönch, obwohl das im Islam verboten ist. Aber bei Kinder Israel war das vielleicht eine andere Sache. Aber im Islam, du darfst dich nicht in einem Ort einschließen für dein ganzes Leben und nur dienen, dienen, dienen, dienen. Nein, du bist in der Irre gelandet. Du bist ein Neuerungsträger. Das darfst du nicht. Und er kann auch diesen Weg, in diesen Weg reinkommen. Er sieht, du liebst den Islam. MashaAllah, die Seite ist gut voll geworden. Alhamdulillah. Er nutzt das. Er will, dass deine Religion dich gewinnt. Er sagt dir, hey, er sieht, dass du die Religion liebst. Besonders bei Neulingen. Pass auf. Oh, schön ist diese Religion. Und du willst viel machen und viel schaffen. Er kommt, er sagt dir, hey, komm, faste 2 Monate hintereinander. Was Schönes für Allah. Bete die ganze Nächte. Lese den Koran 8 Stunden. Mach so viele Taten. Und mach das und mach das. Nach 3 Monaten machst du puff, K.O. Dann sagst du, nee, kann ich nicht mehr. Nee, das ist nicht meine Sache. Ja? Und so war, 3 Personen kamen zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie haben seine Ehefrau gefragt, wie war Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Hause? Sie wollen wissen, wie er war. Sie hat ihnen erzählt, dass er schläft und dass er aufsteht und dass er isst und dass er mit seiner Ehefrau lebt und dass er und. Dann haben sie seine Gottesdienste. Shukran. Sie haben das niedrig gestellt. Oh, der Prophet macht zu wenig. Wow. Ja klar, er ist doch ein Gesandter Gottes. Er hat sowieso das Paradies. Warum vergleichen wir uns mit dem Prophet? Einer hat gesagt, ich werde immer fasten und dauerhaft fasten. Also jeden Tag muss er fasten, nur in der Nacht isst er. Jeden Tag werde ich fasten und niemals werde ich das Fasten weglassen. Der zweite sagt, ich werde keine Nacht mehr schlafen. Meine ganze Nächte werde ich Allah dienen. Da kommt der dritte und ich heirate niemals. Ich heirate keine Frau in meinem Leben. Sie sehen, dass das zu Dunya, zu dieser Welt gehört und das lenkt vom Islam. Subhanallah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekam die Nachricht. Als er die Nachricht bekam, die Gefahrglocken. Oh, er hat alle Muslime gesammelt und er ist in Minbar gestiegen, ganz zornig und rot. Er sagt, ja, ayyuhannat, oh ihr Leute, ich habe gehört, dass es Leute gab, die so und so und so und so gesagt haben. Wallahi, ich bin der beste Diener bei Allah, ohne stolz zu sein. Und ich schlafe in der Nacht und ich stehe auch und bete. Ich faste, aber auch ich esse auch. Und ich heirate die Frauen. Und derjenige, der nicht nach meinem Weg und nach meiner Methodik geht und lebt, er gehört mir nicht. Er gehört uns nicht. Deswegen, das ist auch ein Tür, pass auf, der Mann oder dieser Scheitan, dieser verfluchte Scheitan, der kam zu diesem Diener von Banu Israel. Er beobachtet ihn. Der Mann fastet. Der Mann bietet die ganze Zeit. Der Mann hat keinen Kontakt zur Außerwelt. Und. Was hat er gemacht? Er hat neben ihm auch ein kleines Häuschen gebaut. Wenn der Scheitan kommt, er kann kommen in eine Gestalt. Entweder Gestalt eines Menschen. Und die Shayatin hat Muhammad Fassen uns auch gesagt, dass sie bestimmte Gestalte gerne nehmen. Von diesen Gestalt nehmen sie gerne von der Schlange. Aber auch von dem Hund. Auch von dem Hund. Und auch von den Katzen. Wal'iyadu billah. Anderes kann sein, andere Tiere. Aber diese Tiere, sie nehmen gerne den Gestalt von denen. Warum? Weil sie können uns niemals scheinen. Allah sagt im Koran, إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. Er sieht euch mit seinen Freunden, der Iblis, aber ihr könnt sie nicht sehen. Aber wir können sie sehen, wenn sie in Gestalt eines Menschen kommen. So wie bei Abu Huraira der Fall war. Das ist eine lustige Geschichte über eine Scheitan, der arbeitslos war vielleicht, oder? Er hatte Langeweile. Und einmal, Abu Huraira, wir brechen jetzt die Geschichte von Israeli und wir kommen danach zurück. Damit ich euch sage, wie Gestalt, dass er auch in Gestalt eines Menschen kommt. Abu Huraira war in der Zeit des Propheten Sallallahu dafür verantwortlich für den Schatzkammer oder Schatzhaus für die Muslime. Da wo die Dateln kommen und da wo die Getreide und stockiert werden, ja? Und Gelder auch. Und Gold und so. Einmal kam Abu Huraira zu diesem Haus. Er hat ja die Schlüssel dafür. Und er fand einen Mann dort drin. Was macht er? Er nimmt von den Dateln und Getreide. Er hat ihn festgehalten. Du Dieb! Er sagte, bitte, bitte, lass mich. Ich habe kranke Kinder. Ich bin arm. Und meine Frau ist arm. Und wir haben nichts zu essen. Und er beginnt zu weinen. Lass mich bitte. Abu Huraira sagt, ich war so barmherzig, ich konnte ihn nicht bestrafen. Er hat ihm gesagt, geh. Aber ich will dich nicht mehr sehen. Er sagt ihm, alles klar. Da kam Abu Huraira, um zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam das zu erzählen. Ja, Rasulallah. Bevor er kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagt ihm, Assalamu alaika, ja Rasulallah. Er grüßt ihn. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaika Assalamu alaihi wasallam, wa rakatuh. Dann sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und wie war es mit deinem Gast gestern? Abu Huraira war schockiert. Hä? Weiß Muhammad sallallahu alaihi wasallam darüber? Er sagt ihm, ja Rasulallah, wirklich, ich habe ihn gelassen. Der Mann kam zu mir und er hat mir so und er hat geweint und er hat gesagt, dass er arm ist und so. Und ich habe ihn gelassen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat gelacht. Er sagt ihm, Abu Huraira, er kommt wieder. Obwohl er dir versprochen hat, er kommt wieder. Am nächsten Tag, Abu Huraira sagt, ich war sicher. Und hundertprozentig sicher, dass dieser Mann nochmal kommt. Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Er spricht die Wahrheit. Da kam er einmal, er hält ihn fest. Er war beim Klauen wieder. Er nimmt Getreide und Datteln und so. Er sagt ihm, hast du mir nicht gesagt, dass du nicht mehr zurückkommst? Er sagt ihm, bitte, nur dieses Mal. Außer niemals kehre ich zurück. Ich war gezwungen und so. Und dann beginnt er zu weinen, bis wieder Abu Huraira wieder barmherzig geworden ist. Er sagt ihm, geh. Und da kam er zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, er kam wieder. Und so, und da hat er ihm erzählt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt ihm, er wird wiederkommen. Einen anderen Tag hat er ihn wirklich nochmal festgehalten. Er sagt ihm, dieses Mal lasse ich dich nicht. Erst bei dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Komm her mit. Er sagt ihm, bitte, bitte, lass mich. Und wenn du mich lässt, ich gebe dir ein Wissen, eine Lehre. Die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das Wissen für sie war allerwichtigsten. Er kann sogar das bezahlen, was er geklaut hat, dafür bekommt er Wissen. Er denkt, das ist einer von den Muslimen. Er sagt ihm, wenn du schlafen gehst, wenn du ins Bett schlafen gehst, wenn du ins Bett gehst, dann lese Ayatul Kursi. Die Verse von Al-Kursi, die ist in der ersten Verse des Korans, zweite. Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Die bekannteste Ayah. Lese das. Wenn du das liest, du hast einen Schützer, der dich die ganze Nacht schützt. Abu Huraira kam zu dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er hat ihm erzählt. Und dann sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqaka wa huwa kadhub. Er hat dir die Wahrheit gesagt. Obwohl er ein Lügner ist. Ja, Abu Huraira. Weißt du, mit wem du die ganze Zeit gesprochen hast? Er sagt ihm, nein, ja Rasulullah. Er sagt, das war ein Satan. Das war ein Satan, der dir das gesagt hat. Und so von diesem Hadith ziehen wir zwei Lehren. Erste Lehre über Ayatul Kursi. Ein Wissen ist rausgekommen. Der Shaitan sieht, dass manche geschützt werden. Allah schickt ihnen einen Schützer in der ganzen Nacht von dem Shaitan, weil sie Ayatul Kursi lesen. Er hat ihm diese Information gegeben und die Bestätigung kam von dem Gesandten Allahs. Das heißt, liebe Brüder, bevor du schläfst, lese Ayatul Kursi, dann bist du geschützt vom Shaitan. Und zweite Lehre, dass der Shaitan auch ein Menschengestalt nimmt. Und so kam dieser Shaitan zu den Israeliten. Was hat er gemacht? Er hat ein Haus neben ihm gebaut. Was hat er gemacht? Er ist reingekommen und er macht so, als ob er Allah dient. Er ist auch ein guter Diener. Er ist auch ein Mönch. Der Mönch, er will ihn nur einmal sehen, der scheint nicht. Er scheint einmal in der Woche. Er hat ihn einmal gesehen, er hat ihm gesagt, bitte, ich diene auch Allah und so. Können wir nicht zusammen Allah dienen? Ich will gerne mit dir einschließen, dass wir einander helfen und unterstützen. Er sagt ihm, nein, ich habe keine Zeit dafür. Ich habe mein Leben. Er schließt sein Fenster zu und er kehrt zurück. Er sagt, oh, der Mann ist stark. Von Anfang an schließt er die Tür. Dann hat er gedient, bis dieser Mönch ihn beobachtet hat, dass er 40 Tage hintereinander fastet. Er sagt, oh, da gibt es jemanden, der stärker ist als ich. Er ist besserer Diener als ich. Er sah ihn besserer Diener. Er sagt ihm, komm Bruder, ich will von dir lernen. Und sie haben zusammen gedient und so. Was hat er ihm gesagt? Er hat ihm eine Lüge erzählt. Er sagt ihm, soll ich dir was zeigen, ein Wissen? Ich lehre dir den Namen Gottes. Wenn du ihn mit diesem Namen rufst, dann wird dein Bittgebet gleich erfüllt. So einen Schatz gibst du mir auf einmal? Aber er hat nur gelogen. Er sagt ihm, gib her. Er hat ihm was gegeben. Dann ist er zu den Medina, zu der Stadt gegangen. Und er hat einen Mann berührt, oder einen Shaitan, er kann in einen Körper eines Mannes reinkommen. Er hat ihn, wal'iyadu billah, in seinen Körper besessen. Er hat ihn besessen, bis der Mann krank wird und er fällt runter. Und er hat bei denen geflüstert, wollt ihr, dass euer Sohn gesund wird, bringt ihn zu dem Israeli so und so, der im Berg. Er wird ihn heilen. Und vorher hat er ihm gesagt, mit diesem Namen kannst du die Kranken heilen, mit diesem Namen kannst du so und so und so viel tun. Deswegen, vieles kann passieren um uns. Und man wundert sich. Oh, es passiert auf einmal etwas. Und man denkt, dass das ein Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das macht der Shaitan gerne mit den Sufiten. Sufitische Richtung. Die Sufiten sind so, wie die Mönchen. Er sagt, auf einmal höre ich eine Stimme von dem Himmel. Die sagt mir, oh Sheikh, so und so. Du bist auf dem wahren Weg. Du brauchst nicht mehr zu beten, weil du die höchste Stufe erreicht hast. Das ist bei uns in Marokko. Im Osten gibt es einen Butschishi. Das ist ein großer Sheikh von Tariqa, As-Sufiya. Man ist zu ihm gekommen, man hat festgestellt, dass er nicht betet. Der Mann sitzt die ganze Zeit. Und die Leute kommen und beugen und küssen seine Hand. Er ist wie ein König. Und dann hat er gefragt, warum betet er nicht? Sagt Allah Ta'ala, sagt, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Und diene Allah, bis du al-yaqin erreicht hast. Al-yaqin in der arabischen Sprache hat zwei Bedeutungen. Tod oder höchste Stufe des Glaubens. Sie haben das mit höchste Stufe des Glaubens übersetzt. Er sagt, ich habe die höchste Stufe. Und so ist Shaitan zu ihm gekommen. Da kam der Kranke. Und der Mann hat ihn belesen mit diesem Namen. Und der Mann ist geheilt. Der erste Erfolg. Da hat er wieder das Gleiche gemacht. Er hat jemanden wieder krank gemacht mit Allahs Erlaubnis. Er kann dich nicht schädigen ohne Allahs Erlaubnis. Hä? Pass auf, Shaitan hat keine Macht auf uns. Wir sind diejenigen, die Türen zum Satan öffnen. Wir sagen ihm, komm rein. Wie? Wenn du den Weg Allahs verlässt. Wenn du deine Gebete nicht verrichtest. Wenn du deine Waschung nicht bewahrst. Wenn du den Koran nicht liest. Wenn du die Sünden begehst. Du öffnest die Türen, dass er eine Macht auf dich hat. Aber wenn du ein guter Gläubiger bist, wallahi, um dich ist ein Feuer. Er hat Angst vor dir. kennt ihr Umar ibn al-Khattab? Muhammad Sassen sagt über Umar ibn al-Khattab, Wallahi ma salaka Umar ibn al-Fajjal, wa salaka al-Shaytan al-Fajjal, wa ra'ahu al-Shaytan illa salaka al-Shaytan al-Fajjal ghayrah. Wenn Umar auf der Straße ist und er kommt in eine Straße rein und der Satan kommt von der anderen Ende der Straße, er sieht von weitem Umar, er wechselt die Straße. Umar war stark im Körper, im Glauben, in seiner Persönlichkeit, dass der Shaitan von ihm flüchtet. Und deswegen, so ist ein Gläubiger. Der Shaitan sieht dich. Er sieht Stärke. Wie? Allahu a'lam wie. Allah Ta'ala macht einen Schutz bei dir. Allah sagt im Koran, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Und wenn du den Koran liest, dann werden wir zwischen dir und den Ungläubigen, von den Satanen auch, von den Ungläubigen eine trennbare Wand, dass sie dich nicht berühren können. Also, derjenige, der vom Satan berührt wird, das kommt dadurch von seiner Sünde. Oder von, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir das nicht niedergeschrieben hat. Also, der Mann ist gekommen, wieder der Kranke, er hat ihn geheilt. Der Dritte, der Vierte, oh, bis er auf einmal bekannt ist, der gute Mann, der beste Mann von uns. Jetzt kommt der zweite Plan. Der Mann ist sicher und gut. Da war eine Frau. Sie hatte drei Brüder. Und diese Frau war krank. Sie war krank. Sie wurde auch von diesem Shaitan, wal'iyadu billah, besessen. Und er hat sie mit Allahs Erlaubnis aber krank gemacht. Und ihre Brüder wollten verreisen. Und ihre Schwester war für sie, vielleicht für die Reise, eine Last. Da haben sie gesucht, wo sollen wir sie herbringen? Wo? Wohin? Da kam ein Mann. Er hat bei ihm geflüstert, geh zu ihm und sag, der Mann ist da. Bringt ihn sie mal dort. Er wird sie heilen. Wenn sie stirbt, dann wird er sie begraben und er ist ein guter Mann. Wir vertrauen ihm. Und wenn er sie heilt, Alhamdulillah, das ist eine gute Tat. Da kamen sie zu ihm mit ihrer Schwester. Sie sagen ihm, ja, Fulan, bitte nimm unsere Schwester. Und du bist, er sagt, nein, ich kann sie nicht aufnehmen und so. Und er geht in eine Reise, bitte, wir kennen niemanden außer dir und so. Und er hat das aus Barmherzigkeitsgrund, bitte, bringt sie mal her. Und sie ist in seinem Haus als kranke Frau. Bis sie geheilt wurde, also wie es sein muss. Die Frau war vor der Krankheit so schön. Sehr, sehr schön. Und sie hatte eine besondere Schönheit. Nach der Krankheit ist natürlich ihre Schönheit ist wieder zurück. Sie ist so schön. Auf einmal sah er sie und er hat sie so schön gefunden. Und er hat, wal'iyadu billah, er hat mit ihr Unheil getan, dass er mit ihr geschlafen hat. Dieser Mensch. Und sie ist von ihm schwanger geworden. Da kam der Shaitan, er flüstert bei ihm, oh, was hast du gemacht? Du hast eine schlimme Tat. Alle Menschen werden dich steinigen. Alle Menschen werden das. Das ist ein großes Verbrechen von dir. Und. Soll ich dir dabei helfen? Und der Mann weiß nicht, was er dann macht. Ich helfe dir. Er sagt, er flüstert aber hier nur. Er sagt ihm am besten, töte sie und das Kind im Bauch, töte sie und begrabe sie. Und wenn ihre Familie zurückkommen, dann sag, leider, sie war krank und sie ist gestorben und ich habe sie begraben. Dann hat er sie getötet. Und das Kind getötet und er hat sie begraben. Zweites Verbrechen. Und beide sind große Verbrechen. Womit er anfängt, hä? Oh, jetzt habe ich noch dazu getötet. Die Leute kamen zurück. Sie fragen ihn, wo ist unsere Schwester? Er sagt ihnen, eure Schwester ist tot. Sie sagen, la ilaha illa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sie sind geduldig und sie sind zurückgegangen. Da kam der Shaitan zu ihnen. Drei Brüder sehen einen einzigen Traum, einen gleichen Traum in einer Nacht. Der Shaitan kommt zu ihnen. Er sagt, der Mönch hat mit euren Schwester geschlafen und sie hat von ihm ein Kind. Sie war schwanger und er hat sie getötet und begraben und ganz genau, damit ihr wisst, dass das wahr ist, er hat sie unter dem Baum so und so begraben. Da kamen sie am nächsten Morgen. Der erste Bruder sagt, ich habe einen schlechten Traum gesehen, aber ich will nicht, dass ich euch das erzähle. Dann sagen sie, erzähl. Dann hat er erzählt, er sagt, Wallahi, ich habe dasselbe gesehen. Der dritte sagt, ich habe auch dasselbe gesehen. Dann sagen sie, das ist von Allah. Das kann nicht so sein. Wir müssen hingehen und gucken. Dann haben sie ihn. Und sie haben gesagt, du hast das getan und du hast das getan und du hast das getan. Und unsere Schwester ist da und da. Der sagt, bitte vergibt mir und so. Und er beginnt zu weinen und so. Sie ziehen ihn wohin? Zu dem König der Stadt. Dass er ihn tötet. Das ist Todesstrafe. Der Satan kommt in nächste Stufe wieder. Ihm reicht das nicht. Das ist nichts für ihn. Er will die höchste Stufe erreichen, womit ich heute gesprochen habe, worüber ich gesprochen habe. Er kam jetzt in Gestalt eines Menschen. Er sagt ihm, du, kennst du mich? Ich bin der Satan. Jetzt sagt er ihm ganz genau, ganz so, öffentlich. Ich bin der Satan. Ich war derjenige, der als Mönch gekommen ist. Ich war derjenige, der mit dir gedient hat. Ich war derjenige, der dir diesen Namen gelehrt hat. Ich war derjenige, der die kranken Menschen zu dir gebracht hat. Und ich war derjenige, der bei dir geflüstert hat, dass du diese Frau, mit dieser Frau schläfst und dass du sie tötest und so. Willst du, dass ich dich jetzt von dieser Sache rette? Ich schwöre dir. Und so sagt auch Iblis, Aduwullah, zu Adam. Viele haben sich gefragt, warum hat Adam diese Sünde getan, dass er von dem Baum gegessen hat? Wisst ihr warum? Weil die Gläubigen, wenn jemand schwört, sie können sich niemals vorstellen, dass jemand beim Schwören lügt. Und so Adam, er kennt sowas nicht. Der Shaitan kam zu ihm. فَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ Er hat geschworen und er hat ihnen gesagt, ich bin für euch von denjenigen, die euch Ratschläge geben. Also als Adam das Schwören gehört hat, er hat ihm geglaubt. Und er hat ihm nicht gesagt, ich bin ein Ratgeber. Nein, ich gehöre zu denjenigen, die Ratgeber sind. Er gibt ihm ein Gefühl, dass es viele, sie sagen dir das Gleiche, wenn der Shaitan zu dir kommt, entweder ein menschlicher oder ein Shaitan von Jinn, er kommt zu dir und sagt dir, du, nicht nur ihr, nicht nur ich meine das. Der so und so sagt das auch, der so. Er gibt dir das Gefühl, dass du alleine stehst. Und deswegen dieser Mann hat auch geschworen, dieser Shaitan. Und so haben wir eine Überlieferung in Sahih al-Bukhari über Jesus. Über Jesus, alayhi afdalus salati wa taslim. Jesus war einmal unterwegs, er hat einen Dieb gefunden beim Klauen. Er sagt ihm, stopp, warum hast du geklaut? Er sagt ihm, Wallahi, ich habe nichts geklaut. Er hat ihn ja gesehen. Und er schwört, er sagt ihm, Wallahi, ich schwöre bei Allah, ich habe nichts geklaut. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Er sagt, كذبت عيني وصدقت. Mein Auge ist Lügner. Er hat die Lüge gemacht und du bist wahrhaftig und ehrlich. Weil es jemand schwört bei Allah, bei allmächtigen Gott, gibt sowas? Also mein Auge hat vielleicht nicht gesehen. Und er hat ihn gelassen. Er hat ihn gelassen. So kam er zu ihm. Er sagte ihm, Wallahi, ich werde dich jetzt vom Töten retten. Aber eine Sache musst du mir tun. Und dann wirklich, ich verspreche dir, dann verlasse ich dich für immer und du bist gerettet. Oh, der andere sagt, ja, die Sünden habe ich gemacht, aber ich will gerettet werden, damit ich... Er sagt ihm, ein einziges Mal zu mir niederwerfen. Einmal. Werfe dich vor mir nieder. Einmal. Dann rette ich dich davon. Er hat das getan. Dadurch ist er Kafir geworden. Was heißt das Kafir? Alle seine Taten, die er in 60 Jahren gemacht hat, wurden gelöscht. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Derjenige, der Kafir wird, seine Taten werden alle weggelöscht und am Tag der Auferstehung ist er von den Verlierern. Ein einziges Mal beugen, niederwerfen, ist er Kafir und dann ist er von ihm gerannt. Er sagt ihm, tschüss, ich habe das erledigt, tschüss, und er geht zu seinem Ministerium. Er bekommt die Schlüssel vom Ministerium dann. Ja? Und da sagt Allah Ta'ala über diesen Mann, كَمَثَّلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ كْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Das Gleichnis mit dem Shaitan, der zu dem Mensch gekommen ist, zu diesem Barsisa oder Jarsisa oder wie er heißt, der zu dem Mensch kam, er sagt ihm, Ukfur, sei Kafir. Und dann verkafir. Er ist auch, wal'iyadu billah, Kafir geworden. Und dann hat er ihm gesagt, ich halte mich von dir fern. Ich halte mich von dir fern. Ich fürchte Allah. Ich fürchte Allah. Das Gleiche hat der Shaitan gemacht mit den Kuffar, mit den Ungläubigen von Mekka. Bei der ersten größten Schlacht, Badr. Badr. Worüber ich das letzte Mal gesprochen habe in Bilal Moschee, in Freitagsrede, er kam auch in Gestalt eines Menschen. Die Muslimin waren 314, die anderen waren bewaffnet und richtig ausgestattet und stark und 1000 Leute und mit vielen Pferde und Kamele. Die Muslime 314, wie viele Pferde? 2 Pferde. 2. Wie viele Esel und Kamele vielleicht? Die ganze 70. 3 pro Esel. Sie müssen sich abwechseln. Bis sie 160 Kilometer, 160 Kilometer fahren per diese Kriegsschiffe oder per Hubschrauber oder so. Nein, zu Fuß. 160 Kilometer sind sie hingegangen, damit sie die Schlachtort erreichen. Wisst ihr, was der Shaitan hat hier auch gespielt? Da gibt es einen Stamm unter den arabischen Stämmen. Er heißt Banu Kinana ala Ma'adun. Und ihr Führer hieß Suraqatu ibn Malik. Der Shaitan hat sein Gestalt genommen. Von diesem Mann. Er kam zu Quraysh. Er sagt ihnen, geht. Meine ganze Stamm ist mit euch. Wir werden euch helfen und unterstützen. Und. Als sie den Ort erreicht haben von der Schlacht, Allah Ta'ala hat den Sieg zu den Muslimen gegeben, wo die Engel runtergekommen sind. Sie enthaupten die anderen und sie gucken, der Shaitan hat. Er sagt ihnen, إني أرى ما لا ترون. Ich sehe, was ihr nicht seht. إني أخاف الله. Ich fürchte Allah. Die Gelehrten sagen, nein, er fürchtet nicht Allah. Er hat Angst, dass das sein Ende ist. Weil er hat immer dieses Gedanken. Wann kommt mein Ende? Er dachte, als die Engel runterkamen, dass das sein Ende ist. Er sagt, إني أخاف الله. Und dann ist er weggegangen. Und sie gucken Suraqa ibn Malik, wie er weggeht. Komm, ja Suraqa. Er sagt, nein, ich fürchte Allah. Und er geht weg. Und so ist der Shaitan, liebe Brüder und Schwestern. Er kommt, er will, dass du dein Islam verlierst. Ich kenne einen Bruder, Allah soll ihn heilen. Er ist krank mit Waswas von Shaitan. Shaitan kommt zuletzt zu ihm. Der Mann betet 100 Mal, weil er zweifelt an seinem Gebet. Er wischt sich 100 Mal, weil er zweifelt sich auch an seiner Waschung. Er bestraft ihn die ganze Zeit. Nur in Gedanken. Jetzt sagt er ihm, glaube an Jesus. Wie glaube an Jesus? Jesus ist Sohn Gottes. Er sagt, ich hasse das. Ich will das nicht. Aber es kommt. Wie? Ich sage ihm, ja, du Bruder, er ist alleine. Er lebt mit niemandem, mit gar keinem Muslim. Komm zu uns. Wallahi, wenn du zu uns reinkommst, er wird von dir flüchten. Und du wirst nur das Gute erstmal hören. Und deswegen, er will erreichen, dass du deinen Islam verlierst. Pass auf. Pass auf. Und du musst wissen, die Beigesinnung zu Allah ist das größte Verbrechen gegenüber Allah. Was du machst. Und wenn du das tust, Allah vergibt dir das nie. Allah vergibt alle Sünden. Alles, was du gemacht hast in deiner Vergangenheit, egal wie die Sünde ist, egal wie groß die Sünde ist, wenn du bereust, Allah löscht dir alle Sünde. Aber wenn du Beigesinnung machst, jetzt, Allah vergibt dir das nicht beim Sterben. Er vergibt dir das nicht. Er vergibt dir das nicht und du wirst zur Rechenschaft gezogen, zur Hölle oder Erde. Deswegen, jemand, der die Beigesinnung zu Allah macht, er dient jemanden anderes außer Allah, er ruft jemanden anderes außer Allah, er kommt in die Hölle. Er kommt in die Hölle. Hundertprozentig. Im Koran und in Sunnah steht das. Und deswegen, nächster Unterricht, inshallah, werden wir über Schirk machen. Über Schirk und über Monotheismus im Islam und die Grundlagen dafür, und dass wir unsere Religion, inshallah, lernen, dass der Shaitan uns nicht berührt. Und dann kommen wir zur nächsten Sache, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.